Er hatte einmal die Geschichte eines Mannes gelesen, der sich nur für eine Stunde in einer Zauberhöhle aufgehalten hatte, und als er zurückkehrte, waren 100 Jahre verstrichen, und von allen Menschen, die er gekannt hatte, lebte nur noch einer, der damals ein kleines Kind gewesen und jetzt uralt war. Durch die Luke im Dach fiel graues Tageslicht herein, aber es war nicht auszumachen, ob es Vormittag oder Nachmittag war. Es herrschte bittere Kälte auf dem Speicher, genauso wie in der Nacht, als Bastian von hier fortgegangen war. Er wickelte sich aus dem Haufen staubiger Decken, unter dem er lag, zog seine Schuhe und seinen Mantel an und stellte überrascht fest, dass beide feucht waren, wie an jenem Tag, als es so geregnet hatte. Er hängte sich den Riemen über die Schulter und suchte nach dem Buch, das er damals gestohlen und mit dem alles angefangen hatte. Er war fest entschlossen, es dem unfreundlichen Herrn Koriander zurückzubringen, mochte der ihn wegen des Diebstahls bestrafen oder anzeigen oder noch Schlimmeres tun. Für einen, der solche Abenteuer hinter sich hatte wie Bastian, gab es nicht mehr leicht etwas, das ihm Angst machte. Aber das Buch war nicht da. Bastian suchte und suchte, er wühlte die Decken um und schaute in jeden Winkel, es half nichts. Die unendliche Geschichte war verschwunden. »Nun gut«, sagte sich Bastian schließlich, »dann muss ich ihm eben sagen, dass es weg ist. Er wird mir sicherlich nicht glauben, ich kann es nicht ändern, mag daraus werden, was will, aber wer weiß, ob er sich überhaupt noch erinnert nach so langer Zeit. Vielleicht gibt es den Buchladen gar nicht mehr.« Das würde sich bald herausstellen, denn zunächst musste er ja nun einmal durch die Schule gehen. Wenn die Lehrer und Kinder, denen er begegnen würde, ihm fremd wären, dann würde er wissen, womit er zu rechnen hatte. Aber als er nun die Speichertür aufschloss und in die Gänge des Schulhauses hinunterstieg, empfing ihn dort völlige Stille. Keine Menschenseele schien sich im Gebäude zu befinden, und doch schlug die Uhr auf dem Schulturm gerade 9. Es war also Vormittag, und der Unterricht hätte längst begonnen haben müssen. Bastian blickte in einige Klassenzimmer, aber überall herrschte die gleiche Leere. Als er an eines der Fenster trat und auf die Straße hinunterblickte, sah er dort einige Menschen gehen und Autos fahren. Die Welt war also wenigstens nicht ausgestorben. Er lief die Treppen hinunter zum großen Eingangstor und versuchte es zu öffnen, aber es war abgeschlossen. Bastian überlegte. Er konnte unmöglich warten, ob vielleicht doch irgendwann einmal jemand kommen würde. Er wollte jetzt zu seinem Vater, auch wenn er das Wasser des Lebens verschüttet hatte. Sollte er ein Fenster öffnen und so lange rufen, bis jemand ihn hörte und dafür sorgte, dass die Tür aufgeschlossen würde? Nein, das schien ihm irgendwie beschämend. Ihm fiel ein, dass er ja aus dem Fenster klettern konnte. Sie waren von innen zu öffnen, aber die Fenster im Erdgeschoss waren alle vergittert. Dann kam ihm in den Sinn, dass er bei seinem Blick aus dem ersten Stockwerk auf die Straße hinunter ein Baugerüst bemerkt hatte. Offenbar wurde an einer Außenmauer der Schule der Verputz erneuert.